Natürlich hat alles zwei Seiten. Aber die moderne Technik erlaubt es uns, mit interaktiver, erotischer Software die aufregendsten Sachen anzustellen. Das ist die Zukunft dort. 100% Elektronik. Also, ich wichse immer noch mit der Hand. 2010, Sex on the Beat, die EP. Mad Effects, Lios, M Genius Beats, Aufnahme. Alle mit da drauf, Beckens, alle. Voll die Übelsten. Es war ein Jahr Stille, aber Jig ist wieder da. Wieder mal, mies verplant, doch immerhin für G-Soir. Denn ich bin immer noch der gleiche Mensch. Schizophren und eingeschränkt. Kein Bands, keine Fans, anscheinend setz ich keine Trends. Und egal, was die Leute über mich quatschen, jetzt in der Rübe nur Matsche, das sind nur Lügner und Spasten. Ich mein, ihr kennt mich doch inzwischen. Ich verbrenne und fiste die ganzen Penner und Bitches. All diese Banger sind Midges. Denn sobald SOTW rockt, kriegen Gäste